Radio Kiepenkerl Bürgerfunk. Die folgende Sendung ist kein redaktioneller Beitrag. Verantwortlich für Form, Inhalt und Musik ist die jeweils produzierende Gruppe. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Schönen guten Abend. Sie hören Journal am Sonntag. Das ist Bürgerfunk in Radio Kiepenkerl. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Thiemann. Und heute geht es um das Radfahren in Dülmen. Dülmen ist ja ähnlich wie Münster eine Radfahrerstadt. Aber wir haben da auch eine Fußgängerzone. Radfahren in der Fußgängerzone, geht das überhaupt? Nein, das geht eigentlich gar nicht. Ob es doch geht und warum es geht, na, das erfahren Sie gleich nach der Musik. We'll be right back. Until our hearts catch fire, then show the world a burning light that never shines so bright. Let's light it up until our hearts catch fire. and show the world a burning light that never shines so bright. Ja, ich habe es Ihnen gerade schon erzählt, es geht heute um das Radfahren in der Fußgängerzone. Warum heißt die Fußgängerzone Fußgängerzone, wenn dort auch Rad gefahren werden darf? In der Vergangenheit hat man es immer wieder erlebt, dass es manchmal sogar zu Unfällen gekommen ist. Aber ab jetzt soll das Radfahren in Dülmen in der Fußgängerzone erlaubt sein. Und dazu soll das noch vor den Augen der Polizei erlaubt sein. Das geht doch eigentlich gar nicht. Nun, es geht doch. Und warum es geht, das erklärt der technische Beigeordnete Clemens Leushacke. Ihn hat gefragt unser Reporter vor Ort in der Fußgängerzone, Hans Deckenhoff. Dülmen nennt sich ja Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Stadt. Und wir wollen natürlich versuchen, dass die Leute noch mehr auf das Fahrrad als Verkehrsmittel setzen und das Auto in der Garage stehen lassen. Und das bedeutet, dass die Kunden natürlich auch ganz gerne mit dem Fahrrad bis zum Geschäft in der Innenstadt fahren möchten. Sie hatten ja eben schon angesprochen, dass es da auch andere Meinungen gibt. Welche Meinungen gibt es da oder wie konnten Sie die Leute irgendwie mit ins Boot bringen? Es gibt natürlich auch eine Diskussion über das Thema, die hat man in den politischen Gremien auch. Die Entscheidung für diesen Modellversuch ist ja nicht einstimmig getroffen worden. Ich sage auch ausdrücklich Modellversuch. Wir wollen unsere Erfahrungen damit sammeln. Was die Leute bewegt, ist eine potenzielle Gefährdung durch rücksichtslose Fahrradfahrer. Und deswegen muss man sagen, ein solches Modell funktioniert nur, wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen. Wie ist denn so die allgemeine Resonanz in der Bürgerschaft? Also ich war jetzt etwa 10 Minuten im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. Da waren die kritischen Stimmen überwiegend, weil man einfach die Sorge hat. Aber ich habe auch mit Herrn Boll als unserem Bezirksbeamten gesprochen. Er hat mit einem Augenzwinkern gesagt, wir legalisieren eigentlich nur einen Zustand, der eigentlich seit langem hier vorherrscht. Denn viele Leute fahren ohnehin schon mit dem Fahrrad durch die Fußgängerzone. Wir werden das beobachten. Und wenn es ein Erfolg ist, dann wird es eine dauerhafte Lösung. Und wenn es wirklich zu Gefährdungen kommen sollte, dann müssen wir den Modellversuch eben halt einstellen. Ab wann geht der Modellversuch los? Ab jetzt gleich sofort? Die Schilder sind vor ein paar Tagen schon so freigegeben worden. Aber heute ist Markttag. Heute kann man das in der Stadt, weil eben relativ viele Fußgänger und Fahrradfahrer unterwegs sind, kann man das eigentlich ganz gut beobachten, wie das funktioniert. Und ich hoffe, dass es klappt, weil es gibt viele, viele Städte, wo das sehr, sehr gut läuft. Everybody needs. Shouldn't let you get me wrong. Clemens Leushacke, der technische Beigeordnete der Stadt Dülmen, hat uns gerade erklärt, warum es jetzt in Dülmen möglich ist, in der Fußgängerzone Fahrrad zu fahren. Hans Deckenhoff war dort vor Ort und er hat nicht nur mit Clemens Leushacke gesprochen, sondern er hat eine Menge Leute dort auf der Straße getroffen, Fußgänger wie Radfahrer. Und was die dazu sagen, das hören Sie jetzt. Darf ich mal eben fragen, jetzt darf ja hier Fahrrad gefahren werden. Was halten Sie denn da? Meine Meinung sollte das so bleiben, wie es war. Das ist ja nicht nötig. Welche Gefahren sehen Sie da? Es gehen ältere Leute und die können angefahren werden oder gerempelt werden oder was auch immer. Jetzt gibt es ja auch das Argument praktisch, dass gerade ältere Leute das ganze Stück nicht laufen können mit dem Fahrrad. Wollen zum Geschäft hin, kommen sie mit dem Fahrrad vielleicht etwas schneller hin? Ja, da in Ausnahmefällen könnte man das erlauben, aber nicht regelmäßig. Prinzipiell fände ich auch Schieben an sich besser, weil ich kenne das selber, wir haben noch ein Kind, was nebenher läuft und die laufen links und rechts und ich fände es ganz gut, glaube ich, wenn Fahrradfahrer schieben würden in der Fußgängerzone für die Kinder und für uns Kinderwagenfahrer. Musik

I found a new way to live. I see an alternative. Now we started, we can't stop it. I didn't mean to fall in love. Last thing I was thinking of was you and me, but we collided. Baseline. When the beat drops out. Radfahren in der Fußgängerzone ist nach wie vor unser Thema. Es gibt aus anderen Städten in Nordrhein-Westfalen positive Erfahrungen dazu. Wir sind gespannt, wie sich das hier weiterentwickeln wird. Die Leute, ob Radfahrer oder Fußgänger in der Fußgängerzone, die Hans Deckenhoff befragt hat, die waren sich gar nicht so sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist. Darf ich Sie noch mal eben fragen? Sie fahren Fahrrad. Dürfen jetzt in der Fußgängerzone Fahrrad fahren? Ja, ich habe es gerade gesehen. Ne? Ja. Ach, nicht unbedingt. Also ich gehe auch gerne zu Fuß, aber jetzt ist frei. Ich denke, wollte es mal durchfahren. Ne? Ja. Ich bin ja Radfahrerin, also ich finde es gar nicht gut, weil man als Radfahrerin auch aufpassen muss zwischen den Leuten. Also wenn man älter ist, ist es auch gefährlich, jedes Mal runterzukommen. Als junger Mensch kann man ja schneller runterspringen. Also ich halte da gar nichts, sondern wenn Sie jetzt als Fußgänger klingeln, Sie müssen wieder an eine Seite, Sie müssen, also ich finde es nicht so gut. Das hat sich so gut eingebürgert hier mit der Fußgängerzone, also ich bin der Meinung, dass es auch so bleibt. Sollte, ne? Ich meine, das ist ja ein Problem. Fahren Sie hier mal durch. Ja. Sie müssen ja jetzt mal an die Seite springen. Sie haben immer das Gefühl, ne? Das ist... Ja, ja. Na, ich halte ja gar nicht. I'll be crying.

Fußgängerzone und Fahrradfahren, geht das zusammen? Ja, ab jetzt geht das auch in Dülmen zusammen. Ob die Erfahrungen gut sein werden, wie in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen, wir wissen es nicht, aber wir werden das Thema weiter verfolgen. Wir fragen vielleicht in einem halben Jahr noch einmal nach, was daraus geworden ist und ob es weiterhin Fahrradfahrer in der Fußgängerzone in Dülmen gibt. Für uns dort in der Fußgängerzone war Hans Deckenhoff, der hat die Fragen gestellt und die Leute befragt. Clemens Leushacke von der Stadt Dülmen, der technische Beigeordnete, hat ihm geantwortet und einige Leute, die dort betroffen sind. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nicht ohne vorher erwähnt zu haben, dass außer Hans Deckenhoff auch noch Jürgen Neff in der Technik mit mir gearbeitet hat und ein paar Jugendliche, die stellen sich dann demnächst in einer eigenen Sendung selber vor. Darauf dürfen Sie gespannt sein. Vielleicht schon nächsten Sonntag, vielleicht übernächsten Sonntag, aber schon sehr bald. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sie wissen, immer sonntags kurz nach 8 in Radio Kiepenkerl, Journal am Sonntag. Mein Name ist Wolfgang Thiemann. searching for an answer. I never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. I was born to